Und wir haben einfach die Vorstellung, dass wir etwas anderes draus machen können, als Ikea. Na gut, aber es macht ja kein anderer was draus. Ich meine, ja, das ist halt ja blockiert, weil Ikea den Kaufvertrag betrogen hat. Na gut, aber in den letzten 15 Jahren, in denen das der Schrottreif rumsteht, ist ja nie was dann gemacht worden. Also, ja 15 so Jahre ist ein bisschen übertrieben. Das sind jetzt 6 Jahre seit Karstadt. Und dann gab es einen Pseudo-Investor, der mit dem Bezirksamt in der Verhandlung war und da kam halt nichts mehr raus. Das war eigentlich schon absehbar. Und wahrscheinlich war das Konzept, dass der Preis für das Grundstück runter geht und Ikea hat ja auch gesagt, sie wollen nicht viel bezahlen und dann läuft das irgendwie. Wollen die das jetzt abreißen und neu bauen? Denn sie wollen das komplett abreißen. Konstruktion, ne? Ja. Ja, so ist der Plan von Ikea. Also meine, ich kenne das Ding sehr gut. Aber das soll doch nur so ein kleiner Ikea rein. Nein. Doch ein großer, ein echter. Das hieß es am Anfang. Am Anfang haben die das gesagt, dass es auch nicht mit allen... Also ich kenne das noch als das früher hier viel belebt war. Ja, so wollen wir das auch wieder haben. Also wir waren ja auf so einer anderen Teil. Und dann war Carsten hier und dann haben wir unten war Carsten und dann haben Carsten Herzlich. Ich war ganz abgesehen davon, haben wir ein Dicht gemacht und unten haben wir ein Teil gemacht. Aber ich wohne durch die ganze Kaufhaus, wo das Ding auch gut gemacht. Ich meine, wir wissen ja, wie viele Massen-Ikea an sich. Ich bin ja aufgewachsen. Ich meine, es wird einfach sehr verändert, wenn es dann eine Massen-Ikea gab. Samstag wird es überschwemmt von allen Leuten. Immer wenn ein bisschen Kultur ist, wird das dann gleich kaputt gemacht. Ich finde es nicht schön. Ich finde, das ist... Na gut, aber das belebt diese tote Gegend wieder irgendwie. Ja, muss leben. Das kann ja auch anders belebt werden. Ja, also Ikea heißt, die Leute kommen rein, kaufen und fahren wieder weg. In den letzten Jahren einfach nur ausgestorben und hässlich geworden. Naja, das wird ja sowieso umgebaut. Da kommt Aldi und Edeka und Walmart und was weiß ich, was für Fülle. Das alte Forum oder was? Ja. Okay, was wird mit den Wohnungen, die hier hinter noch dran hängen? Die werden sich über den Verkehr wundern, der hier rein wird, Ikea hier rein. Wird da auch irgendwas gemacht? Oder ist so, Ikea will hier rein investieren, das andere, da kommen auch ein paar Märkte rein und ja, das ist die Anwohner bleiben übrig. Die bleiben.